Friedrich Schönfelder liest eine Gruselgeschichte zur guten Nacht. Langsam war die Sonne über die kahlen, weißen Hügelketten gestiegen und wenig erinnerte dabei an den sonst so geheimnisvollen Zauber der Morgendämmerung, bis sie endlich hell über einer glitzernden Welt von Schnee stand. Während der Nacht hatte es stark gefroren und die Vögel, die hier und da ermattet von der unbarmherzigen Karkheit des Lebens umherhüpften, hinterließen keine Spuren auf der silberglänzenden Decke. An einigen Stellen unterbrachen schützende Hecken die weiße Eintönigkeit, die sich über die farbige Erde gebreitet hatte, und der Himmel wandelte sich von Orange über ein tiefes Blau zu einem so blassen Hellblau, dass er eher zu einem Vergleich mit einem Schirm aus dünnem Pergament anregte, als die Vorstellung von einem grenzenlosen Raum gab. Über die flachen Felder strich ein kalter, lautloser Wind, der feinen Schneestaub von den Bäumen rieseln ließ, jedoch kaum die weißgeschmückten Hecken bewegte. Nachdem sie einmal den Horizont überschritten hatte, schien die Sonne schneller emporzuklimmen, und während sie höher stieg, begannen ihre wärmenden Strahlen sich mit der Schärfe des Windes zu verschmelzen. Es mag wohl dieser ungewöhnlich starke Temperaturwechsel gewesen sein, der den Landstreicher aus seinen Träumen aufstörte, denn einen Augenblick lang kämpfte er zappelnd mit dem Schnee, der ihn bedeckte, wie jemand, der sich in sein Bettzeug verfangen hat. Mit starrem, fragendem Blick setzte er sich auf. »Mein Gott«, sagte er zu sich, als er die öde Landschaft wahrnahm. »Ich dachte, ich wäre im Bett. Stattdessen habe ich die ganze Zeit hier draußen gelegen.« Er streckte seine Glieder, stand vorsichtig auf und schüttelte den Schnee ab. Der kalte Wind ließ ihn zittern und ihm wurde bewusst, wie warm sein Lager gewesen war. »Anscheinend bin ich noch ganz gut in Form«, dachte er. »Ich kann wohl von Glück sagen, dass ich überhaupt bei diesem Wetter aufgewacht bin. Oder auch nicht.« Er erhob den Kopf und sah die Hügelkette glänzend von dem Blau des Himmels abstechen, wie die Alpen auf einer Ansichtskarte. »Noch einmal 40 Meilen«, knurrte er grimmig, »weiß der Himmel, was ich gestern getan habe. Bin marschiert, bis ich fertig war, und jetzt stehe ich hier erst 12 Meilen von Brighton weg. Zum Teufel mit dem Schnee, zum Teufel mit Brighton, zum Teufel mit allem.« Die Sonne stieg höher und höher, und geduldig machte er sich wieder auf seinen Weg, den Rücken der Hügelkette zugekehrt. »Bin ich froh oder traurig, dass ich noch einmal aufgewacht bin? Froh oder traurig? Froh oder traurig?« Seine Gedanken kreisten im Takt seiner Schritte um diese eine Frage. Doch er suchte kaum eine Antwort. Es genügte vollauf, danach zu marschieren. Kurz darauf, als 3 Meilensteine vorübergeschlendert waren, überholte er einen Jungen, der sich bückte, um eine Zigarette anzuzünden. Er trug keinen Mantel und sah unsagbar zerbrechlich gegen den harten, festen Schnee aus. »Auch auf der Walze, Chef?« fragte der Junge heiser, als der Landstreicher vorbeiging. »Ich glaube schon«, sagte der Landstreicher. »Na gut, dann will ich ein Stück mit Ihnen kommen, wenn Sie nicht zu schnell gehen. Es ist ein bisschen einsam, um diese Tageszeit allein zu tippeln.« Der Landstreicher nickte und der Junge begann, neben ihm herzuhinken. »Ich bin 18«, sagte er beiläufig. »Ich wette, Sie hätten mich für jünger gehalten.« 15, hätte ich gesagt. »Ha, die Wette hätten Sie verloren.« 18, letzten August. Und ich bin schon 6 Jahre auf der Straße. Ich rannte 5-mal von zu Hause weg, als ich klein war, doch die Polizei brachte mich jedes Mal wieder zurück. Sie war sehr nett zu mir, die Polizei. Jetzt habe ich kein Zuhause mehr, von dem ich weglaufen kann.« »Ich auch nicht«, sagte der Landstreicher gelassen. »Oh, ich kann sehen, was Sie sind«, keuchte der Junge. »Sie sind ein heruntergekommener Herr. Es ist schwerer für Sie als für mich.« Der Landstreicher warf einen Blick auf die hinkende, schwächliche Gestalt und verlangsamte seine Schritte. »Na, ich bin noch nicht so lange dabei wie du«, gab er zu. »Nein, das sehe ich schon an Ihrer Art zu gehen. Sie sind noch nicht müde. Sie erwarten wohl etwas am anderen Ende.« Der Landstreicher überlegte einen Augenblick. »Ich weiß nicht«, sagte er bitter. »Ich warte immer auf irgendetwas.« »Das gibt sich mit der Zeit«, kommentierte der Junge. Es ist wärmer in London, aber es ist schwerer, dort was zum Futtern zu kriegen. Es lohnt sich eigentlich nicht. Trotzdem, man hat dort wenigstens die Chance, jemanden zu treffen, der versteht, dass... die Leute auf dem Land sind besser, fiel ihm der Junge in die Rede. Gestern Abend durfte ich umsonst in einem Stall unterkriechen und heute Morgen holte der Bauer mich ins Haus und gab mir Frühstück, weil ich so klein bin. Natürlich, hier zähle ich, aber in London? Nachts der Nebel über dem Themseufer und die ganze übrige Zeit jagt einen die Polente hoch. Letzte Nacht fiel ich am Straßenrand hin und schlief auf der Stelle ein, sagte der Landstreicher. Ein Wunder, dass ich nicht gestorben bin. Der Junge sah ihn forschend an. »Woher wissen Sie, dass Sie es nicht sind?«, fragte er. »Das verstehe ich nicht«, sagte der Landstreicher nach einigem Besinnen. »Hören Sie«, sagte der Junge heiser, »Leute wie wir können von diesem Leben nicht loskommen, wenn wir auch wollen. Immer hungrig und durstig und hundemüde und immer auf der Achse. Und trotzdem, wenn mir jemand ein schönes Heim und Arbeit anbietet, kommt mir es hoch. Sehe ich vielleicht stark aus?« »Ich weiß, ich bin klein für mein Alter, aber ich habe mich 6 Jahre lang so herumgeschlagen. Glauben Sie nicht, dass ich inzwischen gestorben sein könnte? Einmal bin ich beim Baden in Margate ertrunken und ein andermal hat mich ein Zigeuner mit einer Radspeiche erschlagen. Er hieb mir glatt den Schädel ein. Und 2-mal bin ich erfroren, wie Sie letzte Nacht, und ein Auto hat mich auf dieser Straße überfahren. Und doch wandere ich jetzt auf derselben Straße nach London.« »Nach London, um von dort wieder loszuziehen, weil ich es nicht lassen kann. Tod. Glauben Sie mir, wir können nicht los von diesem Leben, wenn wir es auch wollen.« Ein krampfartiger Husten schüttelte den Jungen, und der Landstreicher blieb so lange stehen, bis der Junge sich davon wieder erholt hatte. »Na, du solltest lieber für eine Weile meinen Mantel borgen, Kleiner«, sagte er. »Du hast einen ganz schönen Husten. Hol sie, der Teufel«, sagte der Junge wütend und paffte an seiner Zigarette. »Es geht schon. Ich sprach gerade von der Landstraße. Sie haben es noch nicht begriffen, aber Sie werden schon noch dahinter kommen. Wir sind alle tot, alle, die wir auf der Landstraße liegen. Und wir sind alle müde. Und dennoch können wir sie nicht verlassen. Wie das duftet im Sommer. Heu und Staub und der Wind kühlt einem das Gesicht an einem heißen Tag. Es tut gut, an einem schönen Morgen im nassen Gras aufzuwachen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.« Plötzlich taumelte er und der Landstreicher fing ihn in seinen Armen auf. »Mir ist schlecht«, flüsterte der Junge. »Schlecht.« Der Landstreicher sah sich auf der Straße um, aber er konnte keine Häuser sehen oder irgendetwas, wo er Hilfe kommen konnte. Doch während er noch unschlüssig mit dem Jungen mitten auf der Straße stand, blitzte in der Ferne ein Auto auf und glitt rasch durch den Schnee heran. »Was ist los?«, fragte der Fahrer ruhig, als er die Bremse zog. »Ich bin Arzt.« Er blickte den Jungen prüfend an und lauschte auf seinen gepressten Atem. »Lungenentzündung«, konstatierte er. »Ich nehme ihn mit ins Krankenhaus. Sie können auch mitkommen, wenn Sie wollen.« Der Landstreicher dachte an das Arbeitshaus und schüttelte den Kopf. »Ich möchte lieber laufen«, sagte er. Der Junge blinzelte schwach, als sie ihn in den Wagen hoben. »Wir treffen uns hinter Railgate«, raunte er dem Landstreicher zu. »Sie werden sehen.« Und lautlos entschwand der Wagen im Weiß der Straße. Den ganzen Vormittag lang stapfte der Landstreicher durch den tauenden Schnee, aber um die Mittagszeit erbettelte er etwas Brot an der Tür eines Bauernhauses und kroch in eine einsame Scheune, um es zu verzehren. Drinnen war es warm und nach seinem Mahl schlief er im Heu ein. Es war schon dunkel, als er aufwachte. Von neuem begann er, sich auf der matschigen Straße weiterzuschleppen. 2 Meilen hinter Railgate schlüpfte eine Gestalt, eine zerbrechliche kleine Gestalt aus der Dunkelheit und trat auf ihn zu. »Auf der Walze, Chef«, sagte eine heisere Stimme. »Dann will ich ein Stück mit Ihnen kommen, wenn Sie nicht zu schnell gehen. Es ist ein bisschen einsam, um diese Tageszeit allein zu tippeln.« »Aber die Lungenentzündung«, schrie der Landstreicher entsetzt. »Ich starb heute Morgen in Crawley«, sagte der Junge. Musik Nachdem Fedor Sigajew dahinter gekommen war, dass ihn seine Frau betrog, sann er auf Rache. Aus diesem Grund suchte er die Waffenhandlung Schmucks und Co. auf und erkundigte sich nach einem guten Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn, Kummer und wilde Entschlossenheit aus. »Ich weiß, was ich zu tun habe«, dachte er. »Meine Ehe und das Ansehen meiner Familie sind beim Teufel. Da das Böse nicht triumphieren darf, habe ich als Ehemann und guter Bürger die Pflicht, Rache zu üben. Ich werde zuerst meine Frau und ihren Liebhaber und dann mich selbst umbringen.« Obwohl er noch nie einen Revolver besessen und noch nie einen Schuss abgefeuert hatte, konnte er sich schon jetzt vorstellen, welche Aufregung er verursachen würde. Im Geist sah er deutlich die Menschenansammlung und hörte die Fragen der Polizisten. Seine Verwandtschaft würde über die Untreue seiner Frau und über seine Rachetat entsetzt sein. Und die Zeitungen würden in Schlagzeilen über sein Familienleben berichten. Der Verkäufer, ein lebhafter kleiner Mann mit einem Wanst und einer weißen Weste, legte ihm eine kleine Revolverkollektion vor. Er lächelte und scharrte unentwegt mit den Füßen. »Ich würde Ihnen diesen hier empfehlen, mein Herr«, sagte er und hob eine Waffe hoch. »Das ist das neueste Modell von Smith & Wesson. Ein fabelhafter Trommelrevolver. Schauen Sie sich nur die ausgezeichnete Verarbeitung an, mein Herr. Wir verkaufen täglich Dutzende davon. Er ist ein wirksamer Schutz gegen Einbrecher, Wölfe und gewisse Menschen, die das Familienglück bedrohen. Die Geschosse treffen auch aus größter Entfernung abgefeuert vortrefflich. Sie können keine untreue Frau oder deren Liebhaber verfehlen. Auch für Selbstmorde kann ich Ihnen keine bessere Waffe empfehlen, mein Herr.« Der Verkäufer legte sich den Revolver an die Stirn und lächelte so verzückt, als gäbe es für ihn nichts Schöneres, als sich mit einem Revolver von Smith und Wesson zu erschießen. »Was kostet das Ding?« fragte Sigajew. »45 Rubel.« »Hm, ja, das ist mir zu teuer.« »Nun ja, in dem Fall kann ich Ihnen auch ein billigeres Modell anbieten. Wir haben ein großes Sortiment. Hier habe ich zum Beispiel einen französischen Revolver, der nur 18 Rubel kostet. Doch diese Waffe wird nur von Proletariern gekauft. Es ist einfach vulgär, mit diesem Modell seine Frau zu erschießen oder Selbstmord zu begehen. Ein Mann, der auf sich hält, benutzt für diese Zwecke einen Smith & Wesson. Ich habe nicht die Absicht, jemanden umzubringen oder Selbstmord zu begehen. Ich brauche lediglich eine Waffe, mit der ich Diebe vertreiben kann. Es interessiert uns nicht, weshalb Sie einen Revolver kaufen, mein Herr«, meinte der Verkäufer. »Wenn wir uns nach den Gründen erkundigen würden, kämen wir nur in Schwierigkeiten. Doch wenn Sie nur Diebe verscheuchen wollen, würde ich Ihnen eine Mortimer-Pistole empfehlen, die normalerweise für Duelle gekauft wird.« »Vielleicht sollte ich mich mit ihm duellieren«, überlegte Sigajew. Doch nein, diese Ehre hatte er nicht verdient. Ein solches Miststück konnte man nur wie einen tollwütigen Hund abknallen. Der Verkäufer, der weiterhin mit seinen Füßen scharrte, legte ihm ein ganzes Sortiment von Revolvern vor, ohne dabei sein Lächeln zu verlieren. Er redete pausenlos. Sigajew war in Gedanken versunken. Er konnte nicht leugnen, dass ihm der Smith & Wesson Revolver am meisten imponierte. Er nahm ihn in die Hand und stellte sich vor, wie er damit die Ehebrecherin erschießen würde. Das Blut würde über den Teppich und das Parkett fließen. Sie würde sich vor Schmerzen winden, ehe sie starb. »Doch vielleicht ist es besser«, sann er, »wenn ich nur ihren Liebhaber und mich erschieße. Dann würde sie für den Rest ihres Lebens von Gewissensbissen geplagt werden« und der Verachtung der Leute ausgesetzt sein. Diese Strafe würde für sie wahrscheinlich schrecklicher als der Tod sein. Er sah sich im Geist mit einem sanften Lächeln auf den Lippen im Sarg liegen. Sie würde ihn blass und voller Reue betrachten. Bei der Beerdigung würde sie sich vergeblich bemühen, sich den verächtlichen Blicken der Nachbarn, Verwandten und Neugierigen zu entziehen. »Wie ich sehe, gefällt Ihnen der Smith & Wesson Revolver am besten, mein Herr«, unterbrach ihn die Stimme des Verkäufers in seinen Träumereien. »Wenn Ihnen der Preis zu hoch erscheint, könnte ich Ihnen einen Nachlass von 5 Rubeln gewähren. Natürlich haben wir noch mehrere Modelle, die preiswerter sind.« Der Verkäufer legte Sigajew eine weitere Kollektion vor. »Hier habe ich einen Revolver für 30 Rubel. Das ist ein wirklich preiswertes Angebot, wenn man bedenkt, dass die Kaufkraft des Rubels ständig sinkt und demzufolge der Zoll für ausländische Waffen von Tag zu Tag steigt. Es dauert nicht mehr lange, bis sich nur noch die Reichen einen guten Revolver leisten können. Dann müssen sich die Armen mit einem der billigen russischen Revolver, die in Tula hergestellt werden, begnügen. Und mit diesen Modellen ist es eine Katastrophe. Wenn sie damit auf ihre Frau zielen, schießen sie sich in die eigene Schulter. Sigajew musste plötzlich denken, dass er von seiner Rache überhaupt nichts hatte, wenn er tot im Sarg lag. Rache konnte nur dann schön sein, wenn man die andere oder die beiden anderen leiden sah. Vielleicht sollte ich erst ihn umbringen und seine Beerdigung genießen, ehe ich mir das Leben nehme. Doch wahrscheinlich käme ich nicht mehr dazu, weil man mich sofort verhaften und mir den Revolver abnehmen würde. Doch wenn ich ihn zuerst umbringe und sie leben lassen würde, machte es eigentlich nichts aus, wenn man mich einsperrte. Die Möglichkeit für einen Selbstmord ließe sich bestimmt auch dann noch finden. Zumindest hätte ich noch Gelegenheit, bei einer Verhandlung das Verhalten meiner Frau anzuprangern. Wenn ich mich umbringe, würde sie vielleicht gewinnen, indem sie Lügen über mich verbreitete. Wenn man ihren Lügen dann Glauben schenkte, hätte sie die Sympathien der Leute auf ihrer Seite. Außerdem würde man meinen Selbstmord als Affekthandlung hinstellen. Weshalb sollte ich mich also umbringen? Jedem Selbstmörder wird automatisch Feigheit vorgeworfen. Ich werde ihn also töten, sie verschonen und mich einsperren lassen. Bei einer Verhandlung müsste sie dann als Zeugin auftreten. Ich könnte mir vorstellen, wie sie meinen Verteidiger mit seinen Fragen in die Enge treibt. Es ist klar, dass die Sympathien der Presse und der anwesenden Leute mir gelten würden. Während Fedor Segajew angestrengt nachdachte, zeigte ihm der Verkäufer weitere Revolver und pries seine Waren an. »Ich habe hier noch ein paar englische Modelle, aber ich kann Ihnen versichern, dass diese Revolver nichts im Vergleich zu unserem Smith und Wesson sind. Sicher haben Sie in den Zeitungen gelesen, dass erst kürzlich ein Offizier einen solchen Revolver gekauft hat. Aber wissen Sie auch, was passiert ist? Der Offizier hat auf den Verführer seiner Frau gezielt. Das Geschoss zerschlug jenem Herrn die Schulter, durchbohrte dann eine bronzene Lampe, prallte an dem Flügel ab, tötete den Spaniel und verletzte seine Frau. Das war ein Meisterschuss, auf den unsere Firma stolz ist. Der Offizier ist inzwischen verhaftet worden. Man wird ihn natürlich zu einigen Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilen. Das liegt aber daran, dass unsere Gesetze veraltet sind. Das Gericht steht auf Seiten des Ehebrechers. Die Richter haben zu viel Verständnis dafür, wenn das 10. Gebot gebrochen wird. Denen ist es gleich, ob es einen Ehemann mehr oder weniger in Russland gibt. Mit der Moral ist es bei uns nicht mehr weit her. Unsere Landsleute sehen keinen Unterschied mehr, ob jemand die Frau eines anderen liebt oder nur dessen Zigaretten raucht. Deshalb geht unser Geschäft auch mehr und mehr zurück. Die betrogenen Ehemänner finden sich eher mit ihrem Schicksal ab, als dass sie die Gefahr auf sich nehmen, verhaftet und verurteilt zu werden. Und wer ist daran schuld? Nur die Regierung. »Lohnt es sich wegen dieses Schweines, das es mit meiner Frau treibt, nach Sibirien zu kommen?« fragte sich Sigajew. »Wenn man mich nach Sibirien schickt, hat meine Frau die Möglichkeit, wieder zu heiraten und ihren zweiten Ehemann zu betrügen. Sie hätte also allen Grund zu triumphieren. Deshalb werde ich weder ihn, noch sie, noch mich umbringen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um mich zu rächen. Irgendetwas, was ihr für den Rest des Lebens Kummer bereitet. Vielleicht sollte ich mich von ihr scheiden lassen. Dann kommt ihr Verrat ans Tageslicht und alle Leute werden sie mit Verachtung strafen. Hier, sagte der Verkäufer und legte weitere Revolver auf den Tisch. Vielleicht sagt Ihnen von diesem Sortiment etwas zu. Nachdem sich Sigajew endlich zu einem Entschluss durchgerungen hatte und keinen Revolver mehr brauchte, hatte er jetzt nur den einzigen Wunsch, aus dem Geschäft zu kommen. Der Verkäufer, der sich mit einer Engelsgeduld um ihn bemüht hatte und immer noch hoffnungsvoll lächelte, tat ihm leid. Er musste ihn enttäuschen. Er räusperte sich. Ich muss mir das alles noch überlegen, murmelte er. Ich komme später wieder oder ich schicke jemanden vorbei. Obwohl er den Verkäufer bei diesen Worten nicht anblickte, konnte er sich dessen Gesicht vorstellen und fühlte sich verpflichtet, irgendetwas zu kaufen. Doch was? Als er sich im Geschäft umschaute, um etwas Billiges zu entdecken, fiel sein Blick auf ein Netz, das an der Wand in der Nähe der Tür hing. »Was ist das?« fragte er. »Ein Netz. Man fängt Wachteln damit.« »Was kostet das?« 8 Rubel, mein Herr.« »Das nehme ich.« für starke Nerven. Friedrich Schönfelder liest eine Geschichte zur guten Nacht. Jeden Mittag giftete sich der Vater über den Kaffee, den ihm die Mutter nach dem Essen brachte. Dieses labbrige Gesöff sei kein Kaffee. Ist ja wohl braun und auch heiß, aber trotzdem kein Kaffee. Er danke auf die Dauer dafür. Die Mutter verteidigte sich und sagte, sie habe 3 Lot hineingegeben und gründlich ziehen lassen. Außerdem sei zu starker Kaffee nicht gesund. Es war jeden Mittag dieselbe Geschichte. Tante Rösele Blätterteig, die im Wohnzimmer auf einem erhöhten Sitz am Fenster saß und beharrlich graue Socken 2x rechts und 2x links strickte, mischte sich regelmäßig in diesen Disput. Warum wolle man nicht auf sie hören und einmal ihr Rezept versuchen? Den gemahlenen Kaffee in einen alten Wollstrumpf tun und durch diesen dann das kochende Wasser gießen. Das gebe einen vorzüglichen Kaffee. Den könne sie von ihm aus eimerweise trinken, schnauzte der Vater die Tante an. Er danke dafür. Er habe die Sache jetzt endgültig satt. Wenn es noch nicht einmal möglich sei, zu Hause eine anstehende Tasse Kaffee zu bekommen, pfeife er auf die ganze Haushaltung. Die Mutter weinte und sagte, sie könne ihm keinen anderen Kaffee vorsetzen. Sie habe getan, was sie tun könnte, den besten Kaffee genommen, der in der Stadt zu haben war. 3/4 Lot habe sie auf eine Tasse genommen. Er liebe sie nicht mehr. Er soll es ihr doch gleich ins Gesicht sagen. Diese leidige Kaffeegeschichte drohte, das Eheglück der Eltern ernstlich zu gefährden. Der Vater war sehr cholerischer Natur. Eines Tages hatte er im Zorn die gefüllte Tasse, dazu noch die feine Tasse mit der Aufschrift »Dem Hausherrn«, gegen die Wand geworfen und geschworen, von nun ab seinen Kaffee im Kaffeehaus zu trinken. Die Mutter wollte zuerst ins Wasser gehen. Übermorgen war der Geburtstag des Vaters. Das war der rechte Tag zur Ausführung dieses Entschlusses. Dann würde man sie tot aus dem Wasser ziehen und die Leiche dem Vater ins Haus bringen. Und er würde jetzt einsehen, was er verloren und wie unrecht er ihr stets getan habe. Zu spät würde er aufstöhnen und sich über sie werfen. Die Tränen liefen ihr über die Backen, als sie sich das alles so vorstellte. Es sollte anders kommen. Die Mutter hatte einmal ein Bild gesehen, die Lebensmüde. Eine Frau, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Spitzentuch um den Kopf, die im Begriff stand, von einer Brücke in den Fluss zu springen. Ganz in Schwarz, ja, so wollte sie auch sterben, mit einem Spitzentuch um den Kopf. Das gab dem Tod etwas Tragisches. Nun fiel ihr aber auf einmal ein, dass sie kein Spitzentuch hatte. Es war doch zu dumm. Es war eigentlich eine Schande, dass sie kein Spitzentuch besaß. Alle ihre Freundinnen hatten welche. Nichts hatte sie als den altmodischen Wollschal, wenn sie zum Theater oder ins Konzert ging. Sie ärgerte sich so darüber, dass sie ganz von ihrer Selbstmordidee abkam. Dann sprangen ihre Gedanken über zu dem Wollschal und es fiel ihr ein, dass der auch mal wieder gewaschen werden müsse. Ende der Woche würde ohnehin gewaschen, dann könne das gleich mitgeschehen. Nur müsse man der Waschfrau recht auf die Finger sehen, dass sie ihn nicht zu heiß wüsche und er einliefe und verfilze. Gott, ja, man hatte so seine liebe Last mit fremden Leuten. Auch die Schlafzimmergardinen hätten es nötig, gewaschen zu werden, fiel ihr ein. So reihte sich eine häusliche Sorge an die andere und entfernte sie immer mehr von ihrem düsteren Vorsatz. Dann gedachte sie der 60 Pfund Preiselbeeren, die sie seit einigen Tagen schon im Haus hatte und die unbedingt jetzt eingekocht werden mussten. Gott, ja, Fruchtzucker und praktische Einmachgläser waren noch zu besorgen. Da wollte sie sich aber sofort mal auf die Beine machen. Schleunigst kleidete sie sich zum Ausgehen an und stürzte an nichts anderes als an ihre Preiselbeeren denkend in die Stadt. Die Einmachgläser hatte sie schnell gekauft. Sie war gerade im Begriff, den Laden zu verlassen, als ihr Blick auf ein großes Plakat fiel, das an einem Gegenstand aus Nickel angebracht war. »Die beste Kaffeemaschine der Welt. In 5 Minuten ein vorzügliches Tässchen Kaffee«, las sie. Und wie ein schwarzes Gespenst tauchte ihre häusliche Tragödie in ihrer ganzen Furchtbarkeit urplötzlich vor ihr auf. Aber gleichzeitig durchzuckte sie ein Strahl freudiger Hoffnung angesichts des vielversprechenden Plakats da vor ihr. »Wir garantieren für diese Kaffeemaschine«, sagte ihr der Ladeninhaber. »Es ist das Beste, was zurzeit auf dem Markt ist. In 5 Minuten haben Sie ein vorzügliches Tässchen Kaffee, gnädige Frau, ohne irgendwelche Mühe. Schauen Sie her. Hier, dieser Behälter wird mit Spiritus gefüllt. Hier hinein kommt der gemahlene Kaffee. Dieser Zylinder ist mit Wasser zu füllen. Dann wird hier angezündet und in wenigen Minuten durchzieht der würzige Duft des Kaffees ihre Stube. Frau Geheimrat Schraube hat vergangene Woche 2 dieser Maschinen gekauft. Sie ist ganz entzückt davon. 28 Mark ist kein Preis für diese Maschine. Rein Nickel, wird nie gelb. Der Mutter erschien diese Kaffeemaschine als Rettungsanker in ihrer häuslichen Misere. Sie würde sie ihrem Gatten zum Geburtstag schenken und ihn mit einer vor seinen Augen hergestellten vorzüglichen Tasse Kaffee versöhnen. Sie kaufte also diese Wunder-Kaffeemaschine für 28 Mark. Beachten Sie genau die Gebrauchsanweisung, schärfte man ihr im Laden nochmals an. Vor allen Dingen geben Sie immer Obacht, dass dieser Hahn hier zu, jenes Ventil aber stets offen ist. Auch der Ablauf hier muss immer offen gehalten werden. Es war doch ein Glück, dass sie diese Maschine gefunden hatte. Ihre Absicht, ins Wasser zu gehen, fiel ihr wieder ein. Na, es wäre doch eigentlich schade um sie gewesen. Außerdem, wer hätte dann die Preiselbeeren eingemacht und sich um die Wäsche gekümmert? Schon aus diesen Gründen durfte sie sich als gute Hausfrau in dieser Woche nicht töten. Nun würde ja noch alles gut werden. Der Geburtstag des Vaters. Die Mutter hatte mit besonderer Sorgfalt den Geburtstagstisch aufgebaut. In der Mitte stand die Kaffeemaschine mit dem Plakat, das sie sich im Laden mit ausgebeten hatte. Auf der einen Seite ein Napfkuchen, auf der anderen ein Mandelkranz, wie ihn der Vater so gern mochte. Dann 2 Geraniumtöpfe, eine lange Gesundheitspfeife, ein paar Plüschpantoffeln, die die Tante mit einem Fuchskopf, dessen Augen aus roten Perlen gemacht waren, bestickt hatte. Weiterhin 2 Pulswärmer, auch eine Arbeit der Tante. Rudi hatte einen Starenkasten bebrandmalt, der als Staubtuchbehälter im Hause Verwendung finden sollte. Adele hatte etwas Kunst gepunzt, eine echt rindslederne Hausmütze, die zwar nicht sehr bequem war, indessen sehr kleidsam sein sollte. Freilich war sie nicht ganz fertig damit geworden, das hatte sie dem Vater morgens bei der Gratulation weinend gestanden. Der jüngste Bub Erich hatte einen Lampenschirm geklebt, Venedig mit seinen Palästen, deren Fenster ausgeschnitten und mit rotem Seidenpapier beklebt waren. Der Vater konnte angesichts dieser herrlichen Sachen, Zeichen der Liebe der Seinen, obgleich er wohl den einen oder anderen Gegenstand lieber nicht gehabt hätte, nicht gut anders als sich freudig überrascht und gerührt stellen. Sonniger Friede, mildes Plätschern trauter Familienharmonie. Jedes Kind bekam einen Kuss, der nach Zigarre schmeckte. Die Mutter bekam auch, der Kinder wegen, einen Kuss. Das machte sie mutig. Jetzt soll Männer aber auch sein gutes Tässchen Kaffee bekommen und nicht mehr unzufrieden sein, hatte sie gesagt und ihren Arm um den Nacken ihres Mannes geschlungen und war so mit ihm durch das Zimmer gegangen. Dem Vater war das ziemlich lästig, er sagte aber nichts um des lieben Friedens willen. Das Mittagessen war vorbei. Jetzt kam der große Moment, wo die neue, vorzügliche Kaffeemaschine in Funktion treten sollte. Die ganze Familie stand um den Tisch herum, nur der Vater saß im Lehnstuhl, dicht vor der Kaffeemaschine. Er musste sich die neue Pfeife anzünden, obgleich er viel lieber eine Zigarre geraucht hätte. Man zog ihm die Pulswärmer und die neuen Pantoffeln an. Adele setzte ihm die neue Hausmütze auf, die ihn wie ein Helm kniff. Er ertrug alles wie ein Lamm. Er wollte keinen Missklang in dieses Familienidyll hineinbringen. Er musste stark an sich halten, denn er war nun einmal sehr cholerischer Natur. Die Mutter hantierte aufgeregt an der Kaffeemaschine herum. Wie war das doch nur? Ja, hier den Spiritus einfüllen, dort kam der Kaffee hinein und dort das Wasser. Oder was anders? Wo hatte sie denn nur die Gebrauchsanweisung? Die Tante schüttelte den Kopf und nörgelte, weil die Mutter sie nicht mitgenommen hatte, als sie die Maschine kaufte. »Wird schon was Rechtes sein, dieses neumodische Werk. Ich habe kein Vertrauen zu sowas. Hast du dir mal wieder was andrehen lassen? Es geht nichts über den Wollstrumpf«, brummte sie vor sich hin. Die Mutter guckte sie wütend an und sagte unwirsch, sie solle doch erst einmal abwarten. Der Vater sog an der Gesundheitspfeife und sagte nichts. »Ja, und dann mit den Ventilen und Hähnen, wie war das nur damit?« Was hatte der Mann im Laden gesagt? Die arme Mutter wurde immer verwirrter. Sie stieß die Spiritusflasche um, die sich zur Hälfte auf den Tisch und über die Hose des Vaters ergoss. Der Vater sog an der Gesundheitspfeife und sagte nichts. Er bekam nur dicke Adern auf der Stirn. Dann nahm die Mutter sich ein Herz. So musste es richtig sein. Sie goss den Rest des Spiritus in den oberen, das Wasser in den unteren Behälter und gab den gemahlenen Kaffee hinein. Hier musste angezündet werden, das hatte sie behalten. Das Streichholz machte tsch und erlosch. Sie verbrauchte eine ganze Schachtel Streichhölzer. Es gelang ihr nicht, die Maschine anzuzünden. Plötzlich stand der ganze Tisch in Flammen. Sie hatte ein glimmendes Streichholz auf den Spiritusfleck auf der Tischdecke fallen lassen. Der Vater sprang erschreckt auf und stieß sich dabei die Pfeife in den Hals. Er war blau vor Wut, sagte aber noch immer nichts. »Diese modernen Sachen, ich habe es ja immer gesagt«, murmelte die Tante. Der Mutter gelang es endlich, die Flammen zu ersticken. Mit zitternden Händen machte sie sich wieder an der Maschine zu schaffen. Oder musste hier angezündet werden? Der Vater hatte sich wieder im Lehnstuhl aufgebaut. Seine Geduld war beängstigend. Ja, hier an diesem Hahn musste gedreht und dann angezündet werden. Wupp, wupp, schlug eine blaue Flamme aus der Maschine heraus. Alles flüchtete vom Tisch weg. Die Mutter stürzte in die Küche nach einem Eimer Wasser und setzte kurz entschlossen die ganze Maschine unter Wasser. Die gemütliche Stimmung war so ziemlich zum Teufel. »Ich habe den Spiritus, glaube ich, in den falschen Behälter getan«, presste die Mutter bebend hervor. »Ich habe das verwechselt. So, jetzt weiß ich es wieder. Das werden wir gleich haben. In 5 Minuten dampft der Kaffee auf dem Tisch.« Sie versuchte krampfhaft, ihre Sicherheit zu bewahren. Sie nahm die Maschine und ging damit in die Küche. Der Vater sagte noch immer nichts. Die Augen waren blutig unterlaufen. Er gab dem kleinen Erich lediglich einen Tritt, dass er mit dem Lampenschirm auf das Klavier flog. Die kunstgepunzte Mütze schlug er der Adele um den Kopf. Er sagte nichts dabei. Nach kurzer Zeit kam die Mutter mit der Maschine wieder ins Zimmer. Sie brachte reines Tischzeug mit und bald sah der Tisch aus, als ob nichts geschehen sei. Der Vater ließ sich wieder im Lehnstuhl nieder. Die Kinder verkrochen sich hinter den Schränken. In der Maschine summte und brodelte es ganz behaglich. Kaffeeduft erfüllte das Zimmer. Die Mutter blickte triumphierend um sich. Der Vater war heute ein Wunder der Selbstbeherrschung. Er war nicht wiederzuerkennen. Es kämpfte zwar noch innerlich sichtlich in ihm, er bemühte sich indessen sogar, Interesse für die Kaffeemaschine zu zeigen und betrachtete sie aus nächster Nähe. Pfisch, pfisch. Ein starker Strahl glühender Tassen Kaffees spritzte plötzlich aus der Maschine hervor, dem Vater mitten ins Gesicht. Im Nu war sein Kopf eine große Brandblase, die mit dem Vater trotz seines verzweifelten Zappelns wie ein Luftballon an die Decke stieg. Die Mutter kletterte auf einen Stuhl, um den Vater an den Beinen herunterzuziehen, aber der Stuhl fiel um und sie schwebte jetzt, die Hände um die Beine des Vaters gekrampft, gleichfalls in der Luft. Laut heulend stürzten die Kinder herbei und klammerten sich an die Beine ihres geliebten Mütterleins, als plötzlich die Kaffeemaschine mit furchtbarem Knall zerplatzte und durch die Gewalt der Explosion die Wand des Zimmers nach außen gedrückt wurde. Durch die entstandene Öffnung wurde die ganze aneinanderhängende Familie ins Freie geschleudert. Heiß trafen die Sonnenstrahlen die Luftballonbrandblase und gaben ihr einen rapiden Auftrieb. Mit außergewöhnlicher Schnelligkeit stieg die ganze Familie in die Luft und war bald den Blicken entschwunden. Nie wieder hat man etwas von ihnen gesehen oder gehört. Das Haus brannte vollständig nieder. Im Schutt fand man außer der verbeulten Kaffeemaschine einige verbogene Haarnadeln und Korsettstangen und ein Gebiss. Das waren die Überreste der Tante Rösele. Starke Nerven. Friedrich Schönfelder liest eine Geschichte zur guten Nacht. »Du stirbst doch nicht wirklich, nicht wahr?« fragte Amanda. »Ich habe die Erlaubnis des Doktors, bis Dienstag zu leben«, sagte Laura. »Aber heute ist Sonnabend. Das ist ernst«, keuchte Amanda. »Ich weiß nicht, was daran ernst sein soll. Sicherlich ist es Sonnabend«, meinte Laura. Der Tod ist immer ernst, sagte Amanda. Ich habe niemals gesagt, dass ich sterben werde. Ich werde voraussichtlich nur aufhören, Laura zu sein. Aber ich werde etwas anderes sein. Ich nehme an, irgendein Tier. Weißt du, wenn man im Leben, das man gerade hinter sich hat, nicht gut gewesen ist, dann wird man in einer niedrigeren Gattung wiedergeboren. Und ich bin nicht sehr gut gewesen, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin zänkisch und schäbig und mürrisch und so gewesen, wenn die Umstände es erfordert haben. So etwas erfordern Umstände niemals, sagte Amanda schnell. Wenn es dir nicht gefällt, was ich sage, belehrte Laura sie. Egbert ist einer jener Umstände, der so etwas herausfordert. Du bist mit ihm verheiratet, das ist etwas anderes. Du hast geschworen, ihn zu lieben, zu ehren und immer bei ihm zu bleiben. Ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was mit Egbert nicht in Ordnung sein soll, protestierte Amanda. Oh, ich möchte sagen, dass es sicherlich an mir liegt, gab Laura leidenschaftslos zu. Aber da dürfte man mildernde Umstände in Betracht ziehen. Was hat er für ein Palaver gemacht, als ich zum Beispiel neulich die jungen Collies nahm, um mit ihnen spazieren zu gehen? Sie haben die gesprenkelten Sussex-Hühner gejagt und zwei brütende Hennen von den Nestern vertrieben. Außerdem sind sie über die Blumenbeete gelaufen. Du weißt, wie sehr er an seinem Garten hängt und an seinem Federvieh. Aber er hätte nicht den ganzen Abend davon zu reden brauchen und schließlich zu sagen, nun wollen wir nicht mehr darüber sprechen. Gerade als mir die Diskussion Spaß zu machen begann. Und da übte ich eine ziemlich schändliche Rache, fügte Laura glucksend hinzu. Ich trieb die ganze Sussex-Familie in den Sämlingsschuppen, einen Tag nach der Sache mit den Collies. Wie konntest du nur, rief Amanda. Es kam so über mich, erklärte Laura. Zwei der Hennen wollten gerade legen, aber ich blieb fest. Wir glaubten, es sei eine Art Unglücksfall gewesen. Du siehst, meinte Laura, ich habe wirklich Gründe dafür, dass ich in einer niedrigeren Gattung wiedergeboren werde. Ich werde irgendein Tier sein. Andererseits bin ich auf meine Art nicht schlecht gewesen, so dass ich annehmen darf, dass ich ein nettes Tier sein werde. Irgendetwas Elegantes, voller Leben, sehr fröhlich. Noch vielleicht ein Otter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Otter sein wirst, sagte Amanda. Nun, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du einmal ein Engel sein wirst, wenn die Zeit gekommen ist, sagte Laura. Amanda schwieg. Persönlich glaube ich, dass ein anderes Leben ziemlich unterhaltsam sein wird, fuhr Laura fort. Das ganze Jahr über Lachs zu essen und dann die Befriedigung, dass man ganz leicht Forellen fangen kann, ohne stundenlang darauf zu warten, bis sie endlich nach der Fliege schnappen, damit man sie herausziehen kann. Und eine so elegante Figur. Aber man muss auch an die Otterjäger denken, unterbrach Amanda. Wie schrecklich gejagt und schließlich getötet zu werden. Es macht doch ziemlich viel Spaß, wenn die halbe Nachbarschaft aufpasst, wie man so ganz langsam von diesem Samstag bis zum nächsten Dienstag ganz langsam stirbt. Und dann werde ich etwas anderes sein. Wenn ich ein bescheidener, guter Otter bin, dann werde ich nach meinem Ottertod wieder vielleicht eine menschliche Gestalt annehmen können. Vielleicht eine ziemlich primitive. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ein kleiner, brauner, nackter, nubischer Junge sein werde. Ich wünschte, du würdest ernst sein, seufzte Amanda. Du solltest es wirklich sein, wenn du nur noch bis Dienstag zu leben hast. Laura starb am Montag. Wie schrecklich, beklagte sich Amanda bei ihrem Onkel, Sir Lulworth Quayne. Ich habe gerade Leute zum Golfspiel und zum Fischen eingeladen und die Rhododendron blühen so schön. Laura hat niemals auf etwas Rücksicht genommen, sagte Sir Lulworth. Sie wurde geboren, als ein Gesandter im Haus war, der Babys hasste. Sie hatte wirklich verrückte Ideen, erklärte Amanda. Weißt du, ob es in ihrer Familie irgendeine Geisteskrankheit gegeben hat? Geisteskrankheit? Nein, davon habe ich nie gehört. Ihr Vater wohnte in West Kensington, aber ich glaube, er war gesund, wie alle anderen. Sie hatte die Idee, sie würde als Otter wiedergeboren werden, sagte Amanda. Man beschäftigt sich oft mit diesen Gedanken einer Wiedergeburt, auch im Westen, sagte Sir Lulworth. Man kann also so etwas nicht als Verrücktheit bezeichnen. Und Laura war in ihrem Leben eine so unberechenbare Person, dass ich mich nicht wirklich endgültig darauf festlegen möchte, was sie nach ihrem Tode sein wird. Na, du meinst, sie könnte wirklich in tierischer Gestalt wiederkommen? Fragte Amanda. Sie gehörte zu jenen Leuten, die ihre Meinung gern den anderen Anwesenden anpasste. Und dann betrat Egbert das Frühstückszimmer. Er sah ziemlich niedergeschlagen aus. »Vier meiner gesprenkelten Sussex-Hühner sind getötet worden«, rief er. »Gerade die vier, die ich am Freitag auf die Ausstellung bringen wollte. Eines von ihnen wurde weggezerrt und mitten auf dem neuen Nelkenbeet aufgefressen, das mir so viel Mühe gemacht und mich so viel gekostet hat. Mein bestes Blumenbeet und meine schönsten Nelken, alles zerstört. Was für ein Tier das auch gewesen sein kann. Es muss besondere Kenntnisse gehabt haben, wie man das in einer so kurzen Zeit möglichst total verwüstet. »War es ein Fuchs?«, fragte Amanda. »Klingt eigentlich mehr nach einem Iltis«, meinte Sir Lulworth. »Nein«, sagte Egbert, »da waren gewisse Spuren, und ich ging ihnen nach bis hinunter zu dem Fluss. Offensichtlich war es ein Otter.« Amanda starrte erschreckt Sir Lulworth an. Egbert war zu aufgeregt, um zu frühstücken, und ging hinaus, um die Zäune zu verstärken. »Ich meine, sie hätte wenigstens warten können, bis die Beerdigung vorüber ist«, sagte Amanda verärgert. »Es ist ihre eigene Beerdigung, weißt du«, sagte Sir Lulworth. »Es dürfte eine Streitfrage der Etikette sein, wie weit jemand gegenüber seiner eigenen Bestattung Respekt erweisen soll.« Während der Abwesenheit der Familie, die bei der Bestattung zugegen war, wurden die restlichen Sussex-Hühner massakriert. Die Rückzugslinie des Attentäters erstreckte sich über die Blumenbeete und die Wiese, aber auch die Erdbeerbeete im unteren Gartenteil hatten gelitten. »Ich werde einen Otterjäger bitten, so bald wie möglich herzukommen«, sagte Egbert. »Niemals! Nicht im Traum darfst du bloß daran denken«, rief Amanda. »Ich meine, du solltest es jedenfalls nicht so bald nach einer Beerdigung in unserem Hause.« »Es ist ein dringender Fall«, erklärte Egbert entschlossen. »Wenn ein Otter erst einmal damit angefangen hat, dann hört er nie mehr auf.« »Na, vielleicht nachdem die Sussex-Hühner tot sind, wird sie jetzt woanders hingehen«, meinte Amanda vage. »Na, man könnte das Gefühl haben, du würdest das Biest beschützen«, sagte Egbert bissig. »Jetzt ist in dem Strom so wenig Wasser«, widersprach Amanda. »Es scheint wirklich nicht sehr sportlich zu sein, ein Tier zu jagen, das so wenig Chancen zu seiner Flucht hat.« »Lieber Himmel«, fauchte Egbert, »ich denke doch nicht an Sport. Ich will, dass dieses Tier so bald wie möglich getötet wird.« Sogar Amandas Widerstand schmolz, als während der Kirche am folgenden Sonntag der Otter ins Haus andrang, einen halben Salm erbeutete und auf dem Perserteppich in Egberts Arbeitszimmer nur noch Fragmente zurückließ. »Wenn das so weitergeht, dann werden wir uns noch unter unseren Betten verstecken müssen«, sagte Egbert. Aber von dem, was Amanda den Otter betreffend wusste, fühlte sie, dass das keine Lösung war. An dem Abend, der dem Tag voranging, an dem der Robbenjäger kommen sollte, verbrachte Amanda eine einsame Stunde an den Ufern des Stromes. Sie machte das, was in ihren Ohren Seehundgebell war. Diejenigen, die sie hörten, schüttelten die Köpfe. Sie hatten das Gefühl, sie würde für die Veranstaltung zum Erntedankfest üben. Es war ihre Freundin und Nachbarin, Aurora Barrett, die ihr das Neueste vom Tage berichtete. »Wie schade, dass sie nicht da war. Es war ein erfolgreicher Tag für uns. Wir fanden sie im Swimmingpool in unserem Garten.« »Haben Sie sie umgebracht?«, fragte Amanda. »Ja, ein weiblicher Otter. Ihr Gatte wäre beinahe gebissen worden, als er versuchte, sie zu fangen. Das arme Tier. Es tat mir direkt leid. Als es getötet wurde, hatte es einen so menschlichen Ausdruck in den Augen. Halten Sie mich für verrückt? Wissen Sie, an wen mich dieser Blick erinnerte? Aber meine Liebe, was ist denn los?« Als sich Amanda von ihrem Nervenzusammenbruch ein wenig erholt hatte, nahm Egbert sie mit in das Niltal, damit sie sich endgültig erholen konnte. Und in der Tat, die Luftveränderung und der Szenenwechsel brachten bald die gewünschte gesundheitliche Erholung und das geistige Gleichgewicht wieder. Die Eskapaden eines Otter sah man hier in einem ganz anderen Licht. Amanda war wieder so, wie sie früher gewesen war. Auch ein Hurrikan von Flüchen, der aus dem Ankleideraum ihres Gatten kam, mit der Stimme ihres Gatten doch kaum in seinem üblichen Wortschatz, störten ihre Ruhe kaum, als sie sich eines Abends in einem Hotel in Kairo umkleidete. »Was ist los? Was ist geschehen?«, fragte sie in amüsanter Neugierde. »Das kleine Biest hat alle meine sauberen Hemden in die Badewanne geworfen. Warte, bis ich dich kriege, du kleiner...« »Was für ein kleines Biest?«, fragte Amanda, die den Wunsch zu lachen unterdrückte. Egberts Sprache war so komisch. »Ein kleines Biest, natürlich. Ein nackter, brauner Nubier-Junge«, zischte Egbert. Und jetzt wurde Amanda wirklich ernsthaft krank. »Nur für starke Nerven«, Friedrich Schönfelder liest eine Gruselgeschichte zur guten Nacht. Musik Es war eine dunkle, sternlose Nacht auf dem Pazifik. Unser Schiff lag in einer Flaute fest. Die genaue Position weiß ich nicht, denn während der ganzen Woche hatte ein dünner Nebel uns Sonne und Sterne verborgen und jede Messung unmöglich gemacht. In der Windstille hatten wir die Ruderpinne festgemacht und ich war der einzige Mann an Deck. Die Crew, bestehend aus zwei Mann und einem Jungen, schlief und mein Freund Will, der Eigentümer unseres kleinen Schoners, war achtern in seiner Koje. Plötzlich kam aus der Dunkelheit eine Stimme. »Schoner, ahoi!« Der Anruf kam so überraschend, dass ich nicht sofort antwortete. Auch klang die Stimme seltsam kehlig und unmenschlich. Nach ein paar Sekunden rief es wieder aus der Nacht. »Schoner, ahoi!« »Hallo«, rief ich zurück. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« »Sie brauchen keine Angst zu haben«, antwortete die Stimme. Offenbar hatte man der Meine die Verwirrung angehört. »Ich bin ein alter Mann.« »Warum kommen Sie doch nicht längsseits?«, fragte ich etwas unwirsch, denn die Anspielung des Fremden auf meine Bestürzung ärgerte mich. »Ich kann nicht. Ich wage es nicht.« »Was meinen Sie damit? Wo sind Sie?« Ich horchte einen Moment, erhielt aber keine Antwort. Ich wurde misstrauisch. Rasch holte ich die brennende Laterne aus dem Kompasshäuschen und klopfte mit dem Absatz auf die Planken, um Will zu wecken. Als ich den Strahl der Laterne aufs Wasser richtete, hörte ich einen unterdrückten Aufschrei und auch hastigen Ruderschlag. »Hallo«, rief ich ärgerlich, »was soll das?« Aber ich hörte nur, wie sich das Boot rasch entfernte. Gleich darauf kam Will an Deck und fragte, was los sei. Ich erzählte es ihm und er legte die Hände wie einen Trichter an die Lippen und schrie, »Boot, ahoi!« Aus größerer Entfernung kam eine schwache Antwort und Will wiederholte seinen Anruf. Nach einer Weile hörten wir wieder Ruderschläge, die näher kamen. Dann die Antwort. »Tun Sie das Licht weg!« Ich wollte protestieren, aber Will hieß mich die Laterne wegbringen und ich gehorchte. »Kommen Sie näher!« rief Will dann. Die Ruderschläge näherten sich zögernd. »Kommen Sie längsseits!« fuhr Will fort. »Hier tut Ihnen niemand etwas.« »Versprechen Sie, kein Licht zu machen!« Will lehnte sich weit vor. »Hören Sie, Mister«, sagte er, »Sie tauchen hier mitten auf dem Pazifik auf und wollen nicht gesehen werden. Woher sollen wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, wenn Sie unser Licht scheuen?« Wieder hörten wir das Geräusch der Ruder und dann kam die Stimme aus einiger Entfernung. Sie klang unendlich traurig und hoffnungslos. »Verzeihen Sie, ich hätte Sie nicht belästigt, wenn ich nicht so hungrig wäre. Und Sie auch.« »Na, schon gut«, sagte Will. »Ist die Dame mit Ihnen im Boot?« »Ich habe sie auf der Insel zurückgelassen.« »Insel? Was für eine Insel?« warf ich überrascht ein. »Wir kennen den Namen nicht«, antwortete die Stimme. »Ich wünschte, wir hätten sie nie...« Die Stimme brach plötzlich ab, als hätte sie schon zu viel gesagt. »Sollen wir sie mit dem Beiboot holen?« fragte Will. »Nein«, rief die Stimme hastig. »Es war nur ihretwegen, dass ich versuchte, etwas zu essen zu beschaffen.« »Verzeihen Sie«, rief Will, »das hatte ich ganz vergessen. Warten Sie, ich bringe Ihnen etwas herauf.« Er stieg in die Kajüte hinunter und holte einen Arm voll Lebensmittel. Aber der Fremde wollte nicht näher kommen, um sie in Empfang zu nehmen. Wir kamen überein, sie in einer Kiste zu Wasser zu lassen und diese mit einem Bootshaken in die Richtung der Stimme zu stoßen. Der Unsichtbare fischte die Kiste auf, bedankte sich überschwänglich und ruderte davon. »Der hat es aber eilig«, meinte Will. »Vielleicht kommt er wieder«, sagte ich. Wirklich hörten wir 3 Stunden später wieder das Plätschern der Ruder und wenig später die uns bekannte Stimme aus der Nacht. »Verzeihen Sie, dass ich so schnell aufbrach, aber ich konnte Sie nicht länger warten lassen.« »Die Dame lässt Ihnen von ganzem Herzen danken. Wir haben nicht mehr lange zu leben und darum haben wir beschlossen, Ihnen als den letzten Menschen, mit denen wir noch Verbindung hatten, das Schrecknis anzuvertrauen, das uns befallen hat. Ich werde Ihnen alles erzählen, was wir erlitten haben seit...« »Ja?« fragte Will, als die Stimme stockte. »Seit dem Untergang der Albatros.« »Ach ja«, rief ich dazwischen. »Sie lief vor 6 Monaten von Newcastle aus und man hat nie wieder etwas von ihr gehört.« »Ja«, fuhr die Stimme fort. »Wir gerieten in einen furchtbaren Sturm, in dem das Schiff leckschlug. Die Besatzung rettete sich in Panik in die Boote und kümmerte sich nicht um meine Verlobte und mich. Wir fanden uns schließlich allein auf dem sinkenden Wrack. Wir bestiegen das letzte Rettungsboot und beluden es mit einigen Vorräten, Trinkwasser und Schiffszwieback. Da das Wrack bereits tief im Wasser lag, konnten wir unser kleines Fahrzeug leicht zu Wasser lassen. 4 Tage und Nächte trieben wir in dichtem Nebel dahin. Am 5. Abend hörten wir in der Ferne das Rauschen einer Brandung. Am Morgen des 6. Tages lief unser kleines Boot auf Grund und wir befanden uns im seichten Wasser einer Lagune. Dicht vor uns bemerkten wir im Nebel die Umrisse eines großen Schiffs. Wir ruderten an das Schiff heran und riefen hinauf, aber niemand antwortete uns. So griff ich nach einem Tau, das herunterhing, und kletterte an Bord. Das bereitete mir einige Schwierigkeiten, denn sowohl das Tau als auch der Schiffsrumpf waren von einer schleimigen Masse, einer Art Pilz, bedeckt. Als ich das Deck erreichte, fand ich auch hier alles von diesem Pilz überwuchert. Ich rief, ohne Antwort zu erhalten. Ich öffnete die Luke zur Kajüte. Ein starker Geruch nach Moder schlug mir entgegen, so dass ich sofort wusste, dass sich hier nichts Lebendes befand. Wir richteten uns ein, so gut wir konnten. Gemeinsam säuberten wir das Deck und 2 der Kabinen. Wir fanden einige Lebensmittel und auch Trinkwasser. Einige Tage blieben wir an Bord des Schiffs, aber wir hatten einen zermürbenden Kampf gegen den widerlichen Pilzbefall zu führen. Denn so oft wir die zähe, schleimige Masse auch abkratzten und abschrubbten, sie wuchs innerhalb von 24 Stunden wieder nach. Am Morgen des 8. Tages fand meine Braut beim Erwachen einen kleinen grauen Fleck davon auf ihrem Kopfkissen, dicht neben ihrem Gesicht. Sie zeigte ihn mir voller Ekel. An diesem Morgen stellten wir fest, dass der Pilz überall in beängstigendem Maße überhand nahm, und wir beschlossen, das Schiff zu verlassen und an Land Zuflucht zu suchen. Als wir unsere Habseligkeiten zusammenpackten, sahen wir mit Entsetzen, dass der Pilz auch auf sie übergegriffen hatte. Auf einigen Kleidungsstücken fanden wir die schmierigen grauen Flecken. Wir warfen die befallenen Kleidungsstücke weg, packten den Rest zusammen, kletterten in unser kleines Boot hinunter und ruderten an Land. Aber auch unser Boot war bereits verseucht. Und als wir die Insel erreichten, packte uns ein Grauen. Der ganze Strand war von dem schleimigen grauen Pilz überzogen, der hier noch üppiger wucherte als auf dem Schiff, sich an manchen Stellen zu mannshohen Gebilden türmte, die wie groteske, knorrige Bäume aussahen. Mehrere Wochen ging alles gut. Wir priesen uns glücklich, aus Seenot gerettet zu sein und hofften, dass irgendwann ein Schiff vorbeikommen und uns mitnehmen würde. Es war der Daumen ihrer rechten Hand, an dem sich der erste Fleck zeigte. Es war nur ein kleiner runder Fleck, nicht auffälliger als ein Muttermal. Aber ein eiskalter Schreck durchfuhr mich, als sie ihn mir zeigte. Wir reinigten die Hautstelle, wuschen sie mit Carbollösung. Umsonst. Am nächsten Morgen war der Fleck wieder da. Und ein ähnliches Mal zeigte sich auf meiner linken Wange. Von Panik ergriffen fassten wir einen Plan, unser Boot mit Lebensmitteln zu beladen und so weit wie möglich von dieser Teufelsinsel fortzurudern. Aber bei kühlerer Überlegung mussten wir uns sagen, dass eine solche Flucht sinnlos war. Mit unserer Nussschale kamen wir nicht weit. Und wir waren so und so bereits von dem Übel befallen. Wir beschlossen, zu bleiben und abzuwarten. 2, 3 Monate vergingen. Wir wussten, dass wir mit unseren Vorräten haushalten mussten. Aber wir hatten keine Ahnung, wie wenig uns noch blieb. Denn als ich das nächste Mal auf dem Schiff war, musste ich feststellen, dass alle übrigen Brotdosen, die ich für vollgehalten hatte, leer waren. Außer ein paar Dosen Fleisch und Gemüse blieb uns nichts als der Rest Brot aus der Dose, die wir bereits angebrochen hatten. Nun verlegte ich mich aufs Fischen, aber mit geringem Erfolg. In der Nähe der Insel schien es überhaupt keine Fische zu geben. Ich musste schon weit hinausrudern, um überhaupt ab und zu einen kleinen Fisch zu ergattern. Eines Tages machte ich eine furchtbare Entdeckung. Als ich nach einem meiner vergeblichen Fischzüge am Ufer anlegte, sah ich von Weitem meine Braut vor ihrem Zelt sitzen und irgendetwas essen. »Was isst du da, Liebling?« rief ich, als ich an Land sprang. Beim Klang meiner Stimme erschrak sie und versteckte irgendetwas. Ein furchtbarer Verdacht stieg in mir auf. Ich lief hinzu und holte das, was sie versteckt hatte, hinter der Zeltbahn hervor. Es war ein Stück von dem schrecklichen grauen Pilz. Sie erblasste und errötete und begann dann bitterlich zu weinen. Sie erzählte mir, dass sie das Zeug am Tag zuvor zum ersten Mal gekostet und mit einer Gier verschlungen hatte, deren sie sich selbst schämte. Sie musste mir hoch und heilig versprechen, es nie wieder zu tun, wie groß auch der Hunger sein würde. Die Entdeckung hatte mich sehr erschüttert. Ich war den ganzen Tag von einer quälenden Unruhe besessen. Schließlich machte ich mich auf und wanderte ein Stück den weißen Pfad entlang, den das sandähnliche Pulver zwischen dem wuchenden grauen Pilzwald bildete. Plötzlich wurde ich durch ein Geräusch aus meinen Gedanken gerissen. Dicht neben mir befand sich ein besonders hohes Gebilde aus dieser grauen, schleimigen Masse. Es wogte leicht hin und her, obwohl nicht die leiseste Brise wehte. Und als ich es ansah, schien mir, als habe es eine erschreckende Ähnlichkeit mit einer vermummten menschlichen Gestalt. In diesem Augenblick hob sich einer der Auswüchse des Gebildes wie ein Arm und griff nach mir. Der Kopf des Ungetüms, ein formloser grauer Klumpen, wandte sich in meine Richtung. Ich fühlte etwas Weiches, Schwammiges über mein Gesicht tasten. Mit einem Schrei des Entsetzens sprang ich zurück. Auf meinen Lippen, die das Ding berührt hatte, spürte ich einen süßlichen Geschmack. Und plötzlich überkam mich ein rasendes, unmenschliches Verlangen. Ich griff in die widerliche Masse um mich, riss große Stücke heraus und verschlang sie gierig. Mehr und mehr, ich war unersättlich. Mitten in dem abscheulichen Mahl durchzuckte mein umnebeltes Gehirn der Gedanke an den Vorfall vom Vormittag. Beschämt warf ich das letzte Stück, das ich noch in der Hand hatte, fort. Ich kehrte in unser Lager zurück, schweigend und schuldbewusst. Und ich glaube, sie sah mir sofort an, was geschehen war. Aber wir redeten nicht darüber. Als ich an jenem Tag in der grauen Masse die Umrisse einer menschlichen Gestalt entdeckte, wusste ich in plötzlicher Eingebung, dass ich das grauenhafte Ende eines der Männer erblickt hatte, die von dem verseuchten Schiff auf die Insel gekommen waren. Und in diesem grässlichen Ende ahnte ich unser eigenes Schicksal voraus. Das Schlimmste ist, dass unsere Gier nach dem elenden Pilz von Tag zu Tag größer und unbezähmbarer wird. Vor einer Woche haben wir unseren letzten Zwieback geteilt. Und seither habe ich nur 3 kleine Fische gefangen. Heute Nacht fischte ich wieder vergeblich, als ich ihren Schoner im Nebel auftauchen sah. Den Rest wissen Sie. Ich danke Ihnen noch einmal von Herzen für das, was Sie uns gegeben haben. Mehr können Sie nicht für uns tun. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, murmelten wir bedrückt. Gleich darauf hörten wir den Schlag der Ruder. Das Boot entfernte sich rasch. Es dämmerte bereits, und ich spähte angestrengt in die Richtung, aus der die Stimme des Unsichtbaren zu uns gesprochen hatte. Ein Sonnenstrahl durchbrach den Nebel und fiel auf das kleine Boot. Ich sah undeutlich die Umrisse einer Gestalt, aber sie hatte nichts Menschliches an sich. Es war eine formlose, plumpe Masse, die im Takt des Ruderschlags vor- und zurückwogte. Und bevor ich noch Einzelheiten erfassen konnte, verschlang der Nebel die ganze Erscheinung. Thank you.